In den USA und in Kanada gehört es schon zum Alltag. Bei uns gehen die Meinungen darüber noch auseinander. Statt in einem Hörsaal zu sitzen, kann man als Studierender seinem Dozenten auch im Auto, im Zug, am eigenen Schreibtisch oder auf der Couch zuhören. Die aus dem Internet heruntergeladenen Audio- oder Videopodcasts machen es möglich. Welche Auswirkungen haben diese noch vergleichsweise neuen Möglichkeiten auf die Bildung? Welche Argumente sprechen gegen oder für die Nutzung von Bildungspodcasts? Welche Bildungseinrichtungen bieten bereits Podcasts an? Hörsaal in der Hosentasche. Eine Sendung von Michael Stein. Ich bin von Beruf Sonderschullehrerin. Ich arbeite an einer Förderschule, die eine Ganztagsschule ist. Das heißt, dass ich eben an zwei Tagen in der Woche einen ganzen Tag Unterricht habe, viele, viele Konferenzen, viele Sonderbesprechungen und, sodass für mich eigentlich ein Studium an einer Präsenzuniversität überhaupt nicht realisierbar wäre. Dennoch kann ich aber studieren jetzt an der Fernuniversität Hagen. Ich studiere da Psychologie und das ist eben eigentlich als Teilzeitstudium gut vereinbar mit der Berufstätigkeit, denn ich kann mir meine Arbeitszeiten, meine Vorlesungen im Grunde selber einteilen, kann mal, wenn ich viel Zeit habe, ganz viel hintereinander wegarbeiten und dann aber auch eine Woche oder anderthalb vielleicht gar nichts tun. So wie Barbara Eferhardt geht es mittlerweile vielen Studierenden in aller Welt. Während es noch vor einigen Jahren fast unmöglich gewesen wäre, etwas anderes neben einem Studium zu tun, integrieren heute immer mehr Studierende ihr Studium in ihren ganz normalen Alltag. Oft haben sie eine Familie, Kinder und sind nicht selten voll berufstätig. Wenn sie die Maxime vom lebenslangen Lernen in die Tat umsetzen wollen, dann ist ein Fernstudium da oft häufig die einzige Möglichkeit. Die Fernuniversität in Hagen bietet schon seit den 1970er Jahren die Möglichkeit zu studieren, ohne jeden Tag in die Uni gehen oder fahren zu müssen. Die Studierenden müssen sich den Lernstoff über sogenannte Studienbriefe selber erarbeiten. Zu Beginn des Semesters erhält man also dann jeweils mehr oder weniger dicke Pakete mit diesen Studienbriefen. Das sind eigentlich Bücher in DIN A4-Format, sind irgendwie so eine Mischung von Lehrbuch und Vorlesungsskript. Und ja, da muss man sich dann eben im Laufe des Semesters einfach durcharbeiten, durchquälen, je nach Qualität des jeweiligen Studienbriefs. Das ist eben wie im richtigen Leben oder wie in der Präsenzuni einfach auch sehr unterschiedlich, wie gut die didaktische Qualität des jeweiligen Dozenten ist. Es gehört zum Konzept eines Fernstudiums, dass es neben den Phasen des selbstständigen Lernens zu Hause auch Präsenzveranstaltungen gibt. Die Studierenden müssen dafür allerdings nicht unbedingt ins nordrhein-westfälische Hagen fahren. Sie können oft auch an einer Präsenzveranstaltung in der Nähe ihres Wohnortes teilnehmen. Der Vorteil einer Präsenzveranstaltung, also einer echten Vorlesung oder eines Seminars, liegt auf der Hand. Wenn man den Dozenten hört oder sogar sieht, während er seinen Stoff vermittelt, dann fällt vielen Studierenden das Lernen leichter. Meine Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Online-Vorlesung. Ein Modell zur Integration der psychologischen Paradigmen und Teildisziplinen. Ich bin hier im Videostudio der Fernuniversität in Hagen. Sie sitzen zu Hause vor Ihren Monitoren irgendwo in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder sonst irgendwo auf der Welt. Wir sind gemeinsam im Kurs 03400 Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte. Sie haben sich in diesem Kurs im ersten Abschnitt bereits mit der Frage auseinandergesetzt, was ist Psychologie eigentlich? Die Stimme von Professor Karl-Heinz Renner, Psychologe an der Fernuniversität in Hagen, war das. Mittlerweile können die Fernstudierenden nämlich neben Studienbriefen und Präsenzveranstaltungen auch Audio- und Videoaufzeichnungen von Vorlesungen nutzen. Ich bin ja noch ganz am Anfang des Studiums. Ich habe jetzt ein Semester hinter mir. In dem ersten Modul, das ich zu bewältigen hatte, gab es 9 Online-Vorlesungen, die etwa eine Stunde gedauert haben. Die waren fester Bestandteil der Studienbriefe. Das heißt einfach, es waren Kapitel der Studienbriefe, die dann als Online-Vorlesung im Netz herunterzuladen waren. Die habe ich dann eben während des Semesters an der jeweiligen Stelle dann auch mir zu Gemüte geführt. Und in der Klausurvorbereitung dann am Ende des Semesters habe ich mir diese Online-Vorlesung nochmal als MP3-Datei heruntergeladen und bin dann im Wald spazieren gegangen und habe mir die Vorlesung einfach noch ein- oder mehrmals angehört, um einfach das zu vertiefen und zu lernen. Audio- und Videovorlesungen sind aber längst noch nicht alltäglich im universitären Alltag. Denn obwohl die Ton- und Videoaufzeichnung ja schon seit vielen Jahren technisch möglich und finanziell erschwinglich ist, es war erst das Internet, das hier vor wenigen Jahren einen entscheidenden Impuls lieferte. Der Impuls kam mit der Erfindung des sogenannten Podcasts. Podcast ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den beiden Teilen Pod und Cast. Pod erinnert an den sehr erfolgreichen tragbaren Audioplayer iPod. Und Cast steckt in Broadcast, also Übertragung oder Sendung. Ein Podcast ist also eine Übertragung mithilfe eines mobilen Audioplayers. Weil immer mehr tragbare Geräte inzwischen nicht nur Töne, sondern auch Bilder abspielen können, gibt es neben den reinen Audio-Podcasts auch Videopodcasts. Der eigentliche Clou eines Podcasts ist aber die Tatsache, dass man ihn per Computer, wie eine Zeitschrift, abonnieren kann. Immer dann, wenn eine neue Folge des abonnierten Podcasts erscheint, wird sie automatisch per Internet heruntergeladen und beim nächsten Anschließen des tragbaren Players vom Computer auf den Player überspielt. Der Transport von Audioinhalten über das Internet ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Viele hunderttausend Musiktitel, Hörbücher und Podcasts werden mittlerweile pro Tag weltweit aus dem Internet geladen. Die immer schnelleren Internetzugänge machen es möglich. Und auch wenn Podcasts ursprünglich einmal erfunden wurden, damit man die einzelnen Folgen unterwegs auf einem mobilen Abspielgerät hören kann, immer mehr Audioaufzeichnungen landen am Schluss gar nicht auf einem tragbaren MP3-Player. Sie bleiben auf der Festplatte des Computers und werden am Schreibtisch angehört. Das kann auch Holger Hansen, Leiter der Stabsstelle E-Learning an der Ruhr-Universität Bochum, nur bestätigen. Wir müssen ganz sachlich feststellen, der überwiegende Teil, über 80%, haben uns gesagt, sie hören die Veranstaltungsaufzeichnung zu Hause am heimischen Rechner. Was mir übrigens auch ganz gut gefällt, weil da habe ich vielleicht auch andere Unterlagen, ich habe Papier daneben liegen, ich kann mir Notizen machen. Allerdings wird uns zunehmend mehr berichtet, auch gerade von Dozentinnen und Dozenten, die davon Beobachtungen erzählen, dass in der U-Bahn plötzlich Studis sind, die keine Musik mehr hören, sondern sich dann doch nochmal eben die Vorlesung als Wiederholung im besten Falle nochmal sich anhören. Der Begriff Podcast beginnt zu schillern und steht zunehmend ganz allgemein für die Übertragung von Audio- oder Videoaufzeichnungen über das Internet. Wenn man sich in der deutschen Hochschullandschaft umsieht oder umhört, dann stellt man eines schnell fest. Fast überall wird an Audio- und Videoaufzeichnungen von Veranstaltungen im Internet experimentiert. Alltäglich sind sie aber noch lange nicht. Robert Stemmermann von der Stabsstelle E-Learning der Ruhr-Universität in Bochum. Ja, also es ist so, dass wir an der Ruhr-Universität eine sehr große Anzahl an Veranstaltungen haben. Ich glaube, es sind ungefähr 6.000 an der Zahl. Es ist so, dass wir hier noch an den Anfängen stecken und derzeit im letzten Semester insgesamt ungefähr 100 Veranstaltungen aufgezeichnet haben. Das sind teilweise Veranstaltungsreihen gewesen, die über das gesamte Semester laufen, bis hin zu Einzelveranstaltungen, wie zum Beispiel Gastdozenten, die Vorträge gehalten haben, oder eben auch einzelne Experimente, die zum Beispiel auf Video aufgezeichnet werden. Auch an anderen großen Hochschulen in Deutschland laufen seit einigen Jahren ähnliche Bestrebungen. Dabei gibt es zwei Problemfelder zu bearbeiten. Zum einen, wie integriert man die elektronische Bereitstellung von Veranstaltungen so in den Alltag von Dozierenden und Studierenden, dass der technische Aufwand möglichst gering ist? Und wie überzeugt man die Dozierenden davon, dass die neuen Möglichkeiten die traditionelle Lehrveranstaltung ergänzen und nicht ersetzen sollen? Cornelis Kater von der E-Learning-Service-Abteilung an der Leibniz-Universität Hannover. Es ist leider noch nicht so sehr viel. Wir haben in den letzten 3 Jahren 600 einzelne Aufzeichnungen gemacht. Also nicht Veranstaltungsreihen, sondern 600 einzelne Aufzeichnungen. Viele Ringvorlesungen, sowas wie Literarischer Salon oder Saturday Morning Lectures mit Nobelpreisträgern. Da ist auch die Bereitschaft höher mitzumachen. Lehrveranstaltungen laufen jetzt, ich würde sagen, vielleicht ein Dutzend an verschiedenen Einrichtungen, teilweise durch uns begleitet als zentrale Einrichtung, oftmals aber auch noch eben komplett selbst umgesetzt und dann auch über andere Verfahren verbreitet. Und das ist unser Ziel, das ein bisschen zu vereinfachen und einen zentralen Weg zu finden. Also Ich spüre da einen großen Aufbruch, aber wir sind kurz davor oder sind noch nicht so weit, dass es wirklich um sich greift. Zwar gibt es an den meisten Hochschulen mittlerweile eigene E-Learning-Abteilungen, die sich mit den vergleichsweise neuen Möglichkeiten beschäftigen, die durch das Internet und den Transport auch von multimedialen Daten wie Audio und Video entstehen. Noch sind es aber nur vergleichsweise wenige Dozenten, die diese Möglichkeiten auch tatsächlich intensiv nutzen. Einer davon ist Professor Thomas Feltes, Jurist an der Ruhr-Universität in Bochum. Ja, also die Studenten aus meiner Vorlesung Kriminologie zum Beispiel, die können eben den Podcast der Vorlesung, die ich zum Beispiel donnerstags halte, ab freitags morgens auf ihren iPod oder auf ihren Computer herunterladen und können sich dann eben in die U-Bahn oder in die Bahn setzen und auf Kopfhörern die Vorlesung nachhören oder, wenn sie eben krank waren, das eben anstelle der Vorlesung sich anhören. So, ich würde heute gerne sehr pünktlich anfangen, weil wir ein relativ volles Programm haben, unter anderem auch deshalb, weil ich zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben, noch die ein oder andere Ergänzung habe. Schon einen Schritt weiter ist man in Karlsruhe. Schon seit vielen Jahren werden dort Veranstaltungen elektronisch übertragen. So gibt es an der dortigen Hochschule für Technik und Wirtschaft einen Multimedia-Hörsaal, der intensiv für die Übertragung von Veranstaltungen genutzt wird. Professor Peter Henning von der Hochschule Karlsruhe. Der aktuelle Stand ist der, dass ich meine Vorlesung, das heißt also dreimal in der Woche, dann jeweils 2 Stunden, live ins Second Life hineinstreame. Die sind also dort von Avataren auf einer virtuellen Leinwand tatsächlich mitzuerleben. Und wir erlauben natürlich auch Studierenden, direkt diesen Stream ohne das Second Life selber zu Hause mitzuerleben, was dann natürlich den Rückkanal ausschließt. Aber auch dieses ist als interaktive Erfahrung gedacht. Das heißt also, Studierende begeben sich im Second Life in einer virtuellen Welt, in den virtuellen Hörsaal hinein und erleben dann dort mit meine Vorlesung, haben auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Second Life ist eine virtuelle Welt, die man ausschließlich per Computer übers Internet besuchen kann. Als Besucher ist man mit einem Avatar, also einer kleinen Kunstfigur, in dieser Welt unterwegs, kann dort Kontakte knüpfen, virtuelle Gegenstände kaufen und eben auch Vorlesungen erleben, die tatsächlich in Karlsruhe stattfinden. Spielerei oder ernst gemeinte Alternative zur echten Vorlesung? Besteht da nicht die Gefahr, dass sich der Studierende eher mit der virtuellen Welt, mit anderen Avataren, mit der Computertechnik und weniger mit den Inhalten der Veranstaltung beschäftigt? Also diese Gefahr besteht natürlich heute auch in einer realen Live-Vorlesung. Es sind alle Hörsäle inzwischen mit Wireless LAN ausgestattet und es gibt immer wieder einen bestimmten Anteil Studierender, die dann mit dem PC in der Vorlesung sitzen, mit dem Notebook natürlich, und dabei irgendwas im Internet machen. Früher hat man in der Vorlesung gestrickt oder gelesen, also diese Ablenkung gab es schon immer, gibt es heute auch in den normalen Vorlesungen. Das ist eigentlich nicht das Kriterium. Natürlich sind die Macher derartiger Angebote auch daran interessiert, wie diese bei den Studierenden ankommen. Live-Veranstaltungen übers Internet sind bei den Studierenden grundsätzlich recht beliebt, berichtet der Informatiker Peter Henning, der auch das Media Lab an der Hochschule Karlsruhe leitet. Ein wenig anders ist das Stimmungsbild aber bei den aufgezeichneten Veranstaltungen, den Podcasts. Audio-Podcasts scheinen dabei noch am besten wegzukommen. Peter Henning? Also im Audiobereich würde ich sagen, sind die Erfahrungen nicht ganz so negativ. Das wird von den Studierenden nachgefragt, weil man natürlich dann die Gelegenheit hat, Folien sich anzugucken, Mitschriften anzuschauen und dabei nochmal die Stimme des Professors zu hören, der das Ganze erläutert. Hier wirkt sich eigentlich nur negativ aus die Tatsache, dass man keinen echten Rückkanal hat. Das heißt also auch nicht das Gefühl vermittelt bekommt, hier könnte ich jetzt mal Stopp sagen und fragen, was ist da eigentlich los? Oder mich auch nur kurz mit meinem Nachbarn austauschen, was hat er da jetzt gesagt, was hat er da jetzt gewollt? Das scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. Eine Vorlesung also noch einmal anzuhören und dabei parallel die eigenen Mitschriften durchzugehen, dafür scheint also durchaus ein Bedarf da zu sein, hat man in Karlsruhe festgestellt. Nur wenig beliebt scheint es bei vielen Studierenden aber zu sein, aufgezeichnete Vorlesungen per Videopodcast am Computer oder mobilen Videoplayer anzuschauen. Viel negativer kommt bei den Studierenden an, der Vorschlag, Videoaufzeichnungen dann zur Verfügung zu stellen. Denn da stellt sich doch leider heraus, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen, drücken es mal so aus, nicht ganz die schauspielerischen Fähigkeiten aufweisen, die notwendig wären, um das zu einer spannenden Erfahrung zu machen. Mit anderen Worten, der moderne Mensch von heute ist Profi-Zuschauer geworden. Selbst von Privatleuten produzierte Videopodcasts im Internet erreichen heute häufig eine technische Qualität, die nahe an die professionell produzierter Fernsehsendungen herankommen. Viele Hochschuldozenten fürchten vermutlich, da einfach nicht mithalten zu können. Und tatsächlich, so manche Aufzeichnung einer Hochschulveranstaltung ist vergleichsweise unprofessionell. Aber auch auf Seiten der Hochschullehrer gibt es Vorbehalte. Cornelis Kater von der Leibniz-Universität Hannover. Kann der Kollege mir über die Schulter schauen? Hinterher sehe ich dann vielleicht auch, oh, da habe ich mich versprochen. Das ist sicherlich ein Problem, wo Technik nicht hilft, wo auch der Podcast nicht hilft, die einfachste Verbreitungskette nicht hilft. Aber es hilft zumindest, das Standardargument abzubauen, das ist so kompliziert. Denn damit ziehen sich Dozenten gern zurück. Wenn wir das abgebaut haben, kommt der nächste Schritt, sie wirklich auch didaktisch zu begleiten, ihnen klarzumachen, wie man eben auch mit Aufzeichnungen gewinnen kann. Wir haben einige Veranstaltungen in der Vergangenheit gehabt, wo die Teilnehmerzahlen steigen, weil die Studierenden es begrüßen, sich die Inhalte nochmal anzusehen. Wie kann man es erreichen, einerseits die Qualität der Podcasts zu verbessern, andererseits aber die Kosten für die Bereitstellung der Aufzeichnungen nicht zu stark in die Höhe zu treiben? Die einzelnen Hochschulen haben da ganz unterschiedliche Lösungsansätze. An der Ruhr-Universität in Bochum, kurz RUB, setzt man eher auf Betreuung der Dozierenden durch menschliche Hilfskräfte. Robert Stemmermann. Es ist so, dass wir genau auf diese Problematik eingehen mit dem RUBcast-Team und wir versuchen, so viel Support und technische Möglichkeiten zu bieten und das Ganze auch als Dienstleistung anbieten zu können. Also es ist derzeit so, dass wir viele Dozenten haben, die sagen, ja, sie würden das gerne ausprobieren, aber sie haben weder die Zeit noch das Know-how, sich in die Technik einzuarbeiten. Und genau an der Stelle setzen wir an und versuchen hier zu unterstützen. Das kann vielfältig sein, das kann von ganz normalen Beratungsgesprächen über Erfahrungsaustausch gehen bis hin zu einer kompletten Betreuung der Aufzeichnung. Eine ganz andere Idee verfolgt das E-Learning-Team der Uni in Hannover. Hier versucht man, den gesamten Prozess der Podcast-Herstellung so weit wie möglich zu automatisieren. Ein wenig technisches Verständnis braucht der Dozierende zwar noch, ansonsten kann er sich aber weitgehend auf seine eigentliche Veranstaltung konzentrieren. Noch ist es nicht so weit, aber Cornelis Kater von der Leibniz-Universität in Hannover beschreibt, wie ein Hochschullehrer künftig mit wenigen Handgriffen seinen eigenen Podcast produzieren könnte. Er packt sein Notebook aus, zeigt seine Folien, steckt die Kamera ans Notebook und drückt auf Start. Er kriegt von uns eine Software, beziehungsweise teilweise ist die schon vorinstalliert auf aktuellen Betriebssystemen. Und meldet sich dann kurz an, das System weiß, okay, der darf das, gibt einen Titel an, also das würde dann schon nach der Aufzeichnung passieren, gibt also Titel an, Beschreibung, drückt auf Senden. Das Ganze geht in den Produktionsprozess, der komplett von uns vorgegeben ist. Das System produziert verschiedene Größen, die kleine vielleicht fürs Handy, die mittelgroße für die normale Darstellung im Netz und eine große Variante fürs Archiv. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier am Samstag auftauchen und sich ein Thema anhören wollen, worunter Sie sich wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht viel vorstellen können. Also, was tun Moleküle auf Grenzflächen und Oberflächen? Audio und Video übers Internet zu transportieren ist in. Das Internet ist schnell genug. Viele Studierende wünschen sich aufgezeichnete Veranstaltungen, um sie entweder anzuhören, wenn sie einmal nicht zur Vorlesung kommen konnten, oder die Aufzeichnung zur Prüfungsvorbereitung zu nutzen. Das sind ein paar Gründe, warum Audio- und Videopodcasts auch an Universitäten immer stärker genutzt werden. Aber gibt es noch weitere Gründe? Holger Hansen von der Ruhr-Universität in Bochum kennt noch weitere. Zwei Gründe. Einmal haben wir im Jahr 2012, 2013, das ist bekannt, den doppelten Abi-Jahrgang, der uns als Hochschulen insgesamt vor die Herausforderung stellt, wie können wir dem räumlich entgegentreten, wo bekommen wir die Massen an Studierenden unter. Zum anderen haben wir hier an der Ruhr-Universität Bochum, aber auch an anderen Universitäten zum Teil bauliche Probleme. Also wir stehen hier vor einer großen Kernsanierung. Wir haben ein großes Hörsaalzentrum, welches kernsaniert werden muss. Und da werden wir auch die Frage haben, wie können wir damit umgehen? wo bringen wir die Studierenden unter, gerade auch in den großen Vorlesungen. Und natürlich gibt es noch einen weiteren Grund. Eine Uni, die Podcasts anbietet, zeigt damit, dass sie modern ist, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat. So können Podcasts auch ein Instrument sein, sich auf dem Markt gegen andere Hochschulen zu profilieren. In den USA und in Kanada ist das schon seit Jahren selbstverständlich. Richard Sarris von der Queen's University im kanadischen Kingston. Und es wird noch wichtiger, wenn Sie an einem Ort sind, der nicht so leicht zugänglich für andere ist. Wir zum Beispiel sind hier in Kingston, Ontario. Das ist eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, 2,5 Stunden von Toronto entfernt. Wir sind geografisch benachteiligt. Wir müssen also über neue Wege nachdenken, um auf uns aufmerksam zu machen, so wie das mittlerweile mehr und mehr Universitäten machen, die in kleineren Städten liegen und Verbindungen zu größeren Städten suchen. Look closely, and you can see it. Woven into the fabric of Queen's University life. It's a vibrant, engaging community of discovery. A university with a rich Scottish heritage that is reflected in our traditions and our culture every day. For over 160 years, men and women have been drawn to our campus. They arrive as students, they leave as scientists. Dieses Werbevideo kann man weltweit als Podcast über iTunes U herunterladen. iTunes U ist eine in Deutschland noch vergleichsweise unbekannte Abteilung des iTunes Stores von Apple. Das ist der Online-Shop im Internet, in dem man Musik, Fernsehserien und Filme für seinen Multimedia-Player iPod kaufen kann. Das U steht für University, Universität, und hier stellen Universitäten und viele andere Institutionen ihre Lerninhalte ein. Während Musik, Filme und einzelne Episoden bekannter Fernsehserien hier verkauft werden, sind alle Lerninhalte wie Vorlesungen, Vorträge und Schulungspodcasts zu unterschiedlichsten Themen kostenlos zu haben. Noch ist das Angebot deutscher Hochschulen hier zwar verschwindend klein, das aber soll sich schon bald ändern. Viele Hochschulen planen hier für die nähere Zukunft eine Beteiligung. Die Ludwig-Maximilians-Universität in München ist schon dabei, mit Lehrveranstaltungen und mit Beiträgen, die Wissenschaft auf unterhaltsame Weise erklären. Hi, ich bin Tom. Hey, hier, ich bin Tom. Ich liebe Baden. Ich liebe Tina. Vor allem aber liebe ich es, mich zu sonnen und einfach die Batterien aufzuladen. Leider ist das gar nicht so einfach in Deutschland, bei dem miesen Wetter hier. Aber ich habe da eine Idee. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München gibt es nämlich einen jungen Professor für Physik, Professor Schmidt-Mende. Gerade mal 36 Jahre ist er alt und er forscht an Solarzellen. Das Besondere an diesen Solarzellen ist, sie sind aus Plastik. So wie ich. Schaut man sich die Vorlesungspodcasts der Universität München an, dann kann man hier sehen, wie ein moderner Podcast heute aussehen kann. Der Bildschirm ist aufgeteilt. Oben rechts ist recht klein der Dozent zu sehen, man hört seine Stimme und in der Mitte des Monitors erscheint der Inhalt der Folie. Genau so erleben auch die Studierenden im Hörsaal diese Vorlesung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 14. und somit letzten Vorlesung zur Einführung in die Ethnologie. Wir haben uns in der letzten Vorlesung mit der visuellen Ethnologie der Sinne, der Medizinethnologie, der Ethnologie des Körpers und den Emotionen als emergente Teilbereiche der Ethnologie befasst. Aber ganz egal, ob ein Podcast nun nur Ton oder Bild und Ton bietet, ein Kritikpunkt bleibt. Ein Podcast, die Aufzeichnung einer Lehrveranstaltung, bleibt eine Kommunikation ohne Rückkanal. Als Studierender kann man sich nicht aktiv ins Geschehen einmischen. Martin Fiedler von der Munich Business School hat daher für Podcasts eine nur wenig schmeichelhafte Beschreibung. Er sagt, Podcasts sind neue Technik für altes Lernen. Neue Technik für altes Lernen heißt für mich, dass es ja ein Ideal der Wissensvermittlung gab, das vielleicht nicht aus dem Mittelalter, aber doch aus Humboldts Zeiten stammt. Und da steht einer vorne und monologisiert. Und das kann man natürlich auch mit neuen Medien anwenden und auf neue Medienwelten übertragen. Und dann kann man Monolog führen und den kann man über Podcast hören oder über andere Dateien sich zu Hause abrufen. Und das geht auch und wird sicherlich immer eine Art des Studiums sein. Aber ich glaube, dass die neuen Medien eben auch andere Arten der Wissensvermittlung möglich machen. Und das finde ich dann sinnvoll, diesen neuen Möglichkeiten entsprechend auch einzusetzen. Mit anderen Worten, die Hochschulen sind, was den Einsatz von Internet, Audio und Video angeht, erst auf halber Strecke angekommen. Damit Podcasts, damit Internetvorlesungen und Videoübertragungen einer echten Veranstaltung tatsächlich ebenbürtig sind, muss auch Kommunikation möglich sein. Kommunikation mit anderen Studierenden, Kommunikation mit dem Dozierenden, meint Martin Fiedler. Man kann ja diese Podcasts oder sagen wir die Übermittlungsmöglichkeiten der neuen Medien weitergehend nutzen. Es ist zum Beispiel in der Wirtschaft ja relativ weit verbreitet, Videokonferenzen schon durchzuführen oder sogenannte Webinars, also Webseminare, in denen Leute zu Telefonkonferenzen zusammengeschaltet werden und nebenbei sichtbar für jeden auf seinem eigenen Computer, für alle, die dort mit dem Internet verbunden sind, können Präsentationen dazu geliefert werden per PowerPoint oder Word, so wie die Leute das auch kennen. Und dann kann man auch hinterher diskutieren, eben in den Dialog eintreten. Und das ist das, was, glaube ich, in der Wissensvermittlung heute auch spannend und möglich ist. Man kann mehr diskutieren als früher, auch technisch vermittelt. Wie sich Podcasts, wie sich Internetvorlesungen langfristig in den Mix der heute möglichen Lehr- und Lernformen integrieren werden, welche Möglichkeiten weiterentwickelt und von den Studierenden tatsächlich angenommen werden, das lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sicher vorhersagen. Es sieht allerdings derzeit ganz danach aus, als würden auch in 10 Jahren weiterhin Studierende in die Unis gehen, in Hörsälen sitzen, Bücher ausleihen, Klausuren schreiben und in Seminaren diskutieren. Podcasts, Webseminare und interaktive Lernformen werden dann aber sicher schon zum Alltag gehören. Parallel dazu. Verdrängen werden sie die traditionellen Formen wohl eher nicht. Genauso wenig, wie das Internet das Buch verdrängt hat. Bis heute nicht.